Lasst uns beten. Okay, Lord Jesus, thank you so much. Herr Jesus, wir danken dir so sehr. For who you are. Für alles, was du bist. That we each have the privilege of walking with you. Dass jeder von uns das Vorrecht hat, mit dir gehen zu dürfen. You are. That each of us can say. Dass jeder von uns sagen kann. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. My personal shepherd. Mein persönlicher Hirte. I shall not want. Mir wird an nichts mangeln. Thank you, Lord, for walking with each one of us. Danke, Herr, dass du mit jedem einzelnen von uns gehst. As we follow you in faith. Während wir dir im Glauben folgen. Bless these words, we ask. Segne diese Worte, das bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to Luke chapter 7. Blättert mit mir zu Lukas Kapitel 7. We won't get there for a little while, but just put your finger there. Das dauert noch, bis wir dahin kommen, aber haltet etwas. Tonight we're going to continue in our series in serving the purpose of God. Heute Abend fahren wir fort in unserer Serie der Bestimmung Gottes zu dienen. And just for a short review for the new people. Als kurze Wiederholung für alle die Neuen. And for us. Und für uns. We've talked about worship. Wir haben über Anbetung gesprochen. Fellowship. Gemeinschaft. And discipleship. Jüngerschaft. And ministry. Und Dienst. And now we're talking about our mission. Jetzt sprechen wir über den Dienst. And how our mission has at least four parts. Und zur Mission gehören vier Teile. Inviting people. Menschen einzuladen. To worship. Anzubeten. Last week, one couple invited 35 adults and 15 children to church. Letzte Woche lud ein Ehepaar 35 Erwachsene und 15 Kinder zur Gemeinde. In the morning. In der Früh. Well done. Gut gemacht. Inviting people to worship. Menschen einzuladen, anzubeten. These people stayed for 2-3 hours afterwards. Die sind noch 3-4 Stunden nachher geblieben. Everyone loved it. Allen hat's gefallen. Not one negative word from anyone. Von niemandem kam auch nur ein negatives They just Kommentar. Enjoyed worshiping the Lord. Sie haben es genossen, den Herrn anzubeten. And being in his presence. Und in seiner Gegenwart and zu sein. Whether they recognize that or not, they just enjoyed being with us. Und ob sie es jetzt erkannt haben oder nicht, sie waren einfach gern mit uns. And the second part of our mission is introducing people to the fellowship. Der zweite Teil unserer Mission ist es, Menschen der Gemeinschaft bekannt zu machen. The strength of our church is the circle, our circles of friendship. Die Stärke unserer Gemeinde sind unsere Freundeskreise. But those circles are also impenetrable by new people. Aber neue Leute können in diese Freundeskreise nicht eindringen. Unless they are introduced. Wenn man sie nicht hinein einlädt. So the strength of the church can also be a curse to someone who's new. Und vorstellt, und die Stärke der Gemeinde kann so also auch eine Schwäche sein. Ein Fluch für jemanden, der neu ist. It's been said that people decide whether they will come back to church again. Man sagt, dass die Menschen entscheiden, ob sie ja oder nein zur Gemeinde zurückkehren. In the first 15 minutes they visit our church. In den ersten 15 Minuten, die sie in unserer Gemeinde sind. Introduce people to people. Stellt die Menschen einander vor. Number three. Drittens. Last week we talked about encouraging people. In discipleship. Letzte Woche sprachen wir davon, Menschen in Jüngerschaft zu ermutigen. And how it's a wonderful thing to come into worship. Und wie es eine wunderbare Sache ist, in die Anbetung zu kommen. It's beautiful. Es ist schön. Even if you're not a believer, it's a wonderful presence. Sogar wenn du nicht gläubig bist, es ist eine wunderbare Gegenwart. Even if you can't identify that it's the Lord. Auch wenn du nicht erkennen kannst, dass es der Herr ist. But it begins to get a little challenging when we start to introduce people to people. Aber es wird ein bisschen herausfordernd, wenn wir die Menschen einander vorstellen. Come on, I want to introduce you to the pastor. Komm, ich möchte dich dem Pastor vorstellen. No. Come on. He's a nice guy. Der ist ganz nett. Really, come on. Wirklich, komm. He only looks mean, you der know. Der schaut nur böse aus. Komm schon. He's a nice guy. Der ist wirklich ganz nett. Come on. It gets a little challenging. Das ist ein bisschen herausfordernd. But it really gets challenging. Aber was dann wirklich herausfordernd when ist. When we get to discipleship. Wenn wir zur Jüngerschaft kommen. Because when we cross through the Red Sea. Weil wenn wir durch das Rote Meer gehen. From Egypt. Von Ägypten aus. Into the wilderness. In die Wüste. That wilderness is to deliver us from being codependent on Egypt. Dann dient diese Wüste dazu, uns von der Abhängigkeit, Kodependenz von Ägypten zu befreien. Israel was codependent as a nation on Egypt. Israel war koabhängig von Ägypten als Nation. Discipleship will deliver us from codependence. Die Jüngerschaft wird uns befreien von der Kodependenz, Relationship addiction. Von der Beziehungssucht. where somebody replaces Jesus Christ in my life. Wo jemand Jesus Christus in meinem Leben ersetzt. God doesn't want that. Gott will das nicht. Each one of us have a relationship with the Lord. Jeder einzelne von uns hat eine Beziehung mit dem Herrn. As believers. Als Gläubige. He is the shepherd. Er ist der Hirte. We are disciples of Jesus Christ. Wir sind Jünger Jesu Christi. Not disciples of people. Nicht Jünger von Menschen. I don't want disciples. Ich möchte keine Jünger. I want this church to be disciples of Jesus. Ich möchte, dass diese Gemeinde voller Jünger ist, die Jesus gehören. That we follow him. Jünger Jesu, dass wir ihm folgen. That we each learn to hear his voice. Dass jeder von uns lernt, seine Stimme zu hören. And when he brings us into the wilderness, it is quite a challenge. Und wenn er uns in die Wüste bringt, ist das eine große Herausforderung. Because it's a very individual thing between us and the Lord. Weil es eine ganz persönliche Angelegenheit ist zwischen uns und dem Herrn. And he brings us into the wilderness to develop a very personal relationship with him. Und er bringt uns in die Wüste, um eine ganz persönliche Beziehung mit ihm zu entwickeln. And then we become very accustomed to counseling people. Sind wir sehr gewöhnt daran, Menschen zu Seelsorge zu geben? By saying, did you go to the Lord with this? Indem wir sagen, ist es sehr geläufig, Leuten zu sagen, bist du mit dem zum Herrn did gegangen? Did you ask Jesus what to do about this? Hast du Jesus gefragt, was du da machen sollst? Encouraging them to the Lord. Wir ermutigen sie, zum Herrn zu gehen. That's what the wilderness is all about. Dafür ist die Wüste da. So that each of us are hearing from our Savior. Damit jeder von uns von unserem Erretter hören kann. No codependence. Keine Kodependenz. Now, Co-Abhängigkeit. The next step. Der nächste Schritt is even more challenging. Ist noch herausfordernder. And that's what we're talking about tonight. Und darüber sprechen wir heute Abend. The fourth aspect of our mission. Der vierte Aspekt unserer Mission. Involving people in the ministry. Menschen in den Dienst mit einzubeziehen. Wow. Wow. The wilderness. Die Wüste, must precede this. Die Wüste muss dem vorausgehen. Discipleship must precede ministry. Jüngerschaft muss vor dem Dienst kommen. I mean, we can do secondary things. Wir können zweitrangige Dinge tun. Pick up something off the floor and throw it in a garbage can. Etwas vom Fußboden aufheben und in den Mistkübel werfen. No, change a light bulb or something. Eine Glühbirne austauschen oder sowas. A sign is falling, you straighten it out. Ein Schild fällt runter und wir tauschen es aus. I mean, we're talking about ministry. Wir sprechen nicht darüber, sondern über Dienst. Like what God has designed me to do. Das, wozu Gott mich gemacht hat, was ich tun soll. The promised land. Das verheißene Land. God's purpose on the other side of that wilderness. Gottes Bestimmung auf der anderen Seite dieser Wüste. What he intended for me. Was er für mich beabsichtigt. With my personality. Mit meiner Persönlichkeit. My gifts. Meinen Gaben. Naturally and then spiritually. Natürlich und dann auch geistlich. My circumstances. Meine Umstände. Whether I have kids or not. Ob ich Kinder habe oder nicht. Whether I'm male or female. Ob ich männlich oder weiblich what bin. What my job is. Was meine Arbeit my passport, ist. Everything. Mein Pass, alles. God knows. Gott weiß das. And we are like a big puzzle. Und wir sind wie ein großes Puzzle. And if we had a, how many people have done puzzles? Wie viele von euch haben schon Puzzles gemacht? We have a puzzle. 10,000 pieces here. Wir haben hier ein Puzzle mit 10,000 Stücken. The Grand Canyon. Der Grand Canyon. Wow. Wow. Did you do this? Hast du das gemacht? Yeah. Ja. How come this piece is missing down here? Wie kommt's, dass da unten ein Teil fehlt? Oh, don't look at that. Ah, schau da nicht hin. How can I not? Wie könnte ich nicht hinschauen? If one piece is missing, wenn ein Teil fehlt, it's the thing that stands out. Dann springt einem das ins Auge. And when we're not in our place, und wenn wir nicht an unserer Stelle sind, it stands out. Dann fällt es auf. God designed us to fit in a puzzle. Gott hat uns dazu gemacht, dass wir in einem Puzzle passen. Puzzle. I and my staff are not the people who are building the puzzle. Ich und mein Team, wir sind nicht diejenigen, die das Puzzle bauen. God is the one. Zusammenstellen. Gott ist derjenige. It says in Ephesians 4:16. In Epheser 4:16. That we are fitted together. Heißt, dass wir zusammenpassen. Fitted. Gott macht das, dass wir zusammenpassen. You know how you fit it. You know, it's like you fit it together. Also er macht es so, dass wir zusammenpassen. Jesus does that. Jesus macht das. And he has gifted each one of us. Und wir wir sind von ihm begabt worden, for jeder this von puzzle. Uns. Für dieses Puzzle. And this challenge of involving people. Und diese Herausforderung, Menschen mit einzubeziehen, is not an easy one. Ist nicht einfach. It is the most challenging. Die ist sehr herausfordernd. It's on the other side of the wilderness. Das liegt auf der anderen Seite der Wüste. Now, we were saved to serve. Wir wurden gerettet, um zu dienen. This is the final purpose. Das ist die letztliche Bestimmung. Outside of our mission. Außerhalb unserer Mission, which is to serve the purposes. Welche bedeutet, dass wir den Bestimmungen dienen. But ministry, aber Dienst, this is why God has saved us. Dafür hat Gott uns errettet. He saved us for himself. Er hat uns natürlich für sich selbst gerettet. But in Ephesians 2:8, aber in Epheser 2:8, for you are saved by grace, denn aus Gnade seid ihr errettet, through faith, durch Glauben. It is not of yourself. Es ist nicht aus euch selbst it heraus. Is a gift of God, es ist eine Gabe Gottes. Not of works, nicht aus Werken. Lest any man should boast, dass sich niemand rühmen kann. In verse 10. In Vers 10. For we are his workmanship. Denn wir sind sein Wunderwerk, Meisterstück. Created in Christ Jesus. In Jesus Christus geschaffen. Unto good works. Zu für gute Werke. Foreordained that we should walk in them. Die vorherbestimmt sind, vorbereitet sind, dass wir in ihnen wandeln. What a wonderful thing to fulfill God's purpose for our life. Was für eine wunderbare Sache, Gottes Bestimmung für unser Leben zu erfüllen. This is why God created me. Dafür hat mich Gott geschaffen. When a fish is in the water, wenn ein Fisch im Wasser ist, it's so happy. Ist er froh. When a bird is in the air, wenn ein Vogel in der Luft ist, it's so happy. Ist er froh. When I first got saved, am Anfang, wo ich errettet wurde, I tried to fit everywhere. Habe ich versucht, überall hineinzupassen. I had all these ideas of what God's plan was for my life. Ich hatte so viele Ideen, was Gottes Plan für mein Leben sein könnte. I was going to be a Christian rock and roller. Ich wollte ein christlicher Rock and Roller sein. To play the piano. Ich habe immer Klavier gespielt. Und ich dachte, ich werde in einer Band sein. Und plötzlich hat es nicht funktioniert. Nobody wanted to be in my band. Niemand wollte in meiner Band sein. Okay, I misunderstood. I'm gonna do this. Na gut, dann habe ich halt falsch verstanden. Dann mache ich jetzt das. And didn't work. Hat auch nicht funktioniert. I'm gonna try that. Dann probiere ich das. It didn't work. And I hat tried nicht funktioniert. Everything. I was having fun just trying. Ich habe alles probiert. Ich hatte Spaß beim Ausprobieren. After about 4 years. Nach ungefähr 4 Jahren. I'll fit anywhere. Dachte ich passe nirgendwo rein. There's nothing I can do. Ich kann gar nichts tun. I'm just like one of the pieces of the puzzle that doesn't fit anywhere. Ich bin wie ein Puzzleteil, was nirgendwo hineinpasst. But you know what's interesting when you put a puzzle together. Aber wisst ihr, was interessant ist, wenn ihr ein Puzzle zusammenstellt? You know what you do? You pick the pieces with the straight edge. Dann nehmt ihr die Teile mit der Kante zuerst. So you start to build the outside and you work your way in. Dass ihr zuerst den Rahmen baut und dann nach innen. You put the obvious pieces in first. Ihr tut auch die offensichtlichen Teile zuerst hin. The pieces that are not so obvious have to wait. Die Teile, die nicht so eindeutig sind, müssen warten. Example. Zum Beispiel. Brett Howard was in this church 18 years. Brett Howard war in dieser Gemeinde 18 Jahre lang. Just a few months ago, he took over the finances. Vor ein paar Monaten hat er die Finanzen übernommen. A piece in the puzzle that was waiting 18 years. Ein Puzzleteil, was 18 Jahre gewartet hat. This is important. Das ist wichtig. Because the part that we play may not exist yet. Weil unser Platz, den wir einnehmen sollen, vielleicht noch nicht existiert. Like when that sex shop closes down. Wenn der Sexshop zumacht. And we put a Christian bookstore over there. Und wir ein christliches Büchergeschäft dort hin tun. There's somebody sitting here who God has called to administrate it. Hier sitzt jemand, den Gott schon berufen hat, das zu leiten. Your calling is behind that counter and sell Christian books. That's why God made you. Deine Berufung ist es, hinter der Kasse zu stehen und die Bücher zu verwalten. Dafür hat Gott dich geschaffen. Problem is, they're still there. Problem ist, die sind noch dort. You're here. Du bist hier. It's not the time. Es ist noch nicht die Zeit. We haven't got to that place in the puzzle yet. Das Puzzle ist noch nicht so weit. We need to wait, be patient. Wir müssen warten und geduldig sein. Many things to learn. Viele Dinge noch lernen. In the wilderness. In der Wüste. To walk with Christ. Mit Christus zu gehen. But you know what it's like. You're putting a puzzle together. You're concentrating. Aber ihr wisst, wie das ist. Ihr stellt das Puzzle zusammen und konzentriert euch. Some little kid comes along. Irgend so ein kleines Kind kommt vorbei. Picks up a piece. Nimmt ein Teil. I think this goes here. Ich glaube, das passt dahin. No, it doesn't go there. Nein, da gehört's nicht her. I think this one goes here. Ich glaube, das gehört dahin. Get out of here, kid, huh? Verschwinde. Get out of here. Just don't touch anything, okay? Verschwinde. Pass bloß nichts an. It doesn't go there. Now it goes here. Passt da nicht hin. Oh ja, das passt dahin. Schau. It fits. Es passt. It doesn't fit. Es passt nicht. Get out of here, kid. Verschwinde. You're making me nervous. Du machst mich nervös. Just get out of here. Don't touch my puzzle. Verschwinde und fass This mein is Puzzle very nicht an. Complicated. Das ist sehr kompliziert. You know, and then we start pushing pieces. Und dann beginnen wir Teile hineinzudrücken. And we think, oh, and look, it's good enough. It's close enough. Wir sagen, ach, das passt schon. But it, you know, if we force a piece, aber wenn wir ein Teil where it doesn't belong, dort hineindrücken, wo es nicht hingehört, we have two problems. Haben wir zwei Probleme. The piece that does belong there, das Teil, was dort hingehört, can't be there, kann dort nicht hin. And then there's a hole where this piece is supposed to be. Und dann gibt es ein Loch, wo dasjenige Teil sein sollte. And God is working us all together. Und Gott wirkt in allen von uns. Now, baut uns zusammen. Think of Mary and Martha. Denkt an Maria und Martha. And think of how the ministry of Martha und denkt daran, wie der Dienst der Martha became a distraction to her devotion to Christ. Eine Ablenkung wurde für sie von ihrer Hingabe Christi gegenüber. We go through the wilderness. Wir gehen durch die Wüste. So that we each walk with the Lord. Damit jeder von uns mit dem Herrn geht. Nobody can walk through the wilderness with you. Niemand kann mit dir durch die Wildnis gehen. It doesn't say the Lord is our shepherd. Es steht dort nicht, der Herr ist unser Hirte. It says he's my shepherd. Es heißt, er ist mein Hirte. And though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Und wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unheil. When someone has sickness, wenn jemand krank ist, in a circumstance, oder in einer Situation sich where befindet, there's a crisis, wo eine Krise ist, I can encourage them. Kann ich denjenigen ermutigen? I can stand by them. Ich kann bei der Person beistehen. But this is their wilderness. Aber das ist ihre Wüste. Walk with the Lord. Geh mit dem Herrn. There was one pastor who was dying. He was kind of young. Es gab mal einen Pastor, der war noch ganz jung, der lag im Sterben. Like 46 years old, you know? 46 Jahre alt. Really young, you know? Ganz jung. He was dying. Er lag im Sterben. He was in the hospital. Er war im Spital. And he was a mess. Er war sehr krank. He was angry, bitter. He was complaining. Er war wütend und bitter und hat sich beschwert. His mother walked in. Seine Mutter kam hinein. This true story. Seine wahre Geschichte. She said, "Son." Sie sagte, Sohn. You have taught the people how to live with how to live. Du hast den Menschen beigebracht, wie sie leben sollen. Now show them how to die. Jetzt zeig ihnen auch, wie sie sterben sollen. Rebuke from mom. Eine Ermahnung der Mama. Right. Walk through this wilderness. Geh durch diese Wüste. Jesus is with you. Jesus ist mit dir. I can't be in that wilderness with you, but he is there. Ich kann in dieser Wüste nicht bei dir sein, aber er ist da. And when we come into ministry, und wenn wir in den Dienst eintreten, what is the sense of having ministry if we're not walking with the Lord? Was bringt es, wenn ich einen Dienst habe, wenn ich nicht mit dem Herrn gehe? There's Jesus teaching the people. Da ist Jesus, wie er die Menschen lehrt. Mary is sitting at his feet. Maria sitzt ihm zu Füßen. And Martha is distracted by ministry. Und Martha ist abgelenkt vom Dienst. It's all about self-realization. Durch den Dienst. Es geht ihr um Selbstverwirklichung. Maybe a little leftover codependence. Vielleicht ein bisschen Codependence, Co-Abhängigkeit. I'm gonna serve Jesus so he appreciates me. Ich muss Jesus dienen, damit er mich mag. I'm gonna prove my love for him. Ich muss meine Liebe für ihn beweisen. She's just working like she's crazy. Und sie arbeitet wie verrückt. Everybody's having a good time. Jesus is speaking. Alle genießen das und Jesus spricht. Finally Martha explodes. Schlussendlich explodiert die Martha. Lord, you tell Mary to help me. Herr, sagt der Maria, dass sie mir helfen soll. Doing this all by myself. Ich mache das alles selber. Whoa. Excuse me here. Entschuldigung. Martha. Martha. You are disturbed about so much. Du machst dir Sorgen, bist bekümmert all um so viel. Ministry. All dieser Dienst. I mean, only a couple things were necessary. Nur ein paar Dinge sind notwendig. A couple hamburgers, some Wurstel, you know. Ein paar Hamburger und Würste. A couple pieces of bread, you know, some Almdudler. Bissel Brot, bissel Almdudler. You know, and really only one thing is necessary. Und eigentlich wirklich wichtig ist nur eines. Mary chose the better part. Maria hat das bessere Teil She's erwählt. She's walking with me. Sie geht mit mir. She's sitting at my feet. Sie sitzt an mir zu Füßen. And this must precede ministry. Und das muss dem Dienst vorausgehen. What's the sense of being in the band? Was für einen Sinn macht es, in der Band zu sein? Hey, I'm in the band. Ja, ich bin Everybody in der Band. Can see me. Alle können mich sehen. This is what I always wanted to be in the band. Ich wollte schon immer in der Band sein. It has nothing to do with Christ. Hat nichts zu tun mit Christus. It's just a feeling of like, hey, I'm part. Es ist nur das Gefühl, ah, ich habe Teil. You know, I'm like, hey, you guys need me? Like, yeah, okay. Ja, ihr braucht mich, ja, super. But Jesus isn't in it. Aber Jesus ist da nicht It's drin. It's not a ministry. Es ist kein Dienst. He's not coming through. Er scheint nicht durch. It's all on a natural level. Es befindet sich auf natürlichem Level. It's all about self-realization. Es geht nur um Selbstverwirklichung. I'm in the band, man. I'm in the band. Ich bin in der Band. What's that about? Was soll That's das? Not ministry. Das ist kein Dienst. You're being pushed. You're in a place that doesn't fit. Du bist an einem Ort, wo du nicht hingehörst. And then your ministry becomes a wilderness. Dann wird dein Dienst zur Wüste. Because you're not walking with the Lord in it. Weil du darin nicht mit dem Herrn gehst. And now instead of enjoying the Lord in your ministry. Und anstatt dass du jetzt den Herrn in deinem Dienst genießen kannst, where the joy of the Lord is my strength, wo die Stärke des Herrn, die Freude am Herrn deine Stärke ist, and I'm serving the Lord with joy, und du Gott dienst mit Freude, I'm doing this ministry, but it's frustrating. Machst du diesen Dienst, aber das ist frustrierend. People don't understand me. Die Menschen verstehen mich nicht. And it's a wilderness. Es ist eine Wüste. Because God's not in it. Weil Gott nicht drin ist. Now, I said, like I was like an ugly duckling when I first got saved. Ich habe mich so wie das hässliche Entlein gefühlt, als ich gerettet wurde. Ich habe nirgendwo reingepasst. I think God forgot me. Ich habe gedacht, Gott hat mich vergessen. I mean, I just don't fit anywhere. Ich passe nirgendwo hinein. And I've realized that the longer it takes to find where you fit, und ich habe erkannt, je länger es braucht, bis du herausfindest, wo du hineinpasst, the more crucial it's going to be. Umso wichtiger wird das dann sein. Later on. Später. Because the more time God takes to keep you in the wilderness, denn je mehr Zeit Gott mit dir in der Wüste verwendet, the more vital your part will be. Umso wichtiger wird dein Teil sein. Yeah. And I did everything. Und ich habe alles gemacht. I set up equipment. Ich habe Bühnensachen I was aufgebaut. In the worship team. Ich war im Lobpreisteam. I was in the outreach team. Ich war beim Evangelisieren im Team. I was in every kind of team you could be in the church. Ich war in jedem Team, wo man nur sein konnte in der Gemeinde. Do I fit here? Passe ich hier rein? Not really. Nicht wirklich. Where do I fit? Wo passe ich rein? How come I'm doing a little bit of everything? Wie kommt's, dass ich ein bisschen von allem but tue? But I don't fit anywhere. Und trotzdem nirgendwo reinpasse. Well, God's plan was to be acquainted with everything. Gottes Plan war, mich mit allem bekannt zu machen. Because little did I know, denn ich hatte ja keine Ahnung, that's what God's plan was. Dass das Gottes Plan war. He's the one who's putting the puzzle together. Er ist derjenige, der das Puzzle zusammenbaut. Now in Luke chapter 7. In Lukas Kapitel 7. We have the story of Jesus at the Pharisee's home. Ist die Geschichte von Jesus beim Pharisäer zu Hause. In verse 36 he comes to his house. In Vers 36 er kommt zu ihm nach Haus. At the request of the Pharisee. Der hat ihn eingeladen, der Pharisäer. Verse 37. Vers 37. A woman shows up. Eine Frau kommt. Who appears to be a prostitute. Die wahrscheinlich eine Prostituierte ist. She comes into the house and she has a box of perfume. Sie kommt ins Haus und hat eine Flasche mit Salböl. The Lord is laying on his side as they did in those days. Der Herr liegt seitlich, so wie man es damals gemacht Probably. Hat. Wahrscheinlich. And they're at a table that's kind of really low. Sie sind an einem Tisch, der ist sehr tief. In verse 38, this woman is standing over him and she's weeping. Vers 38, die Frau steht über ihm und weint. And her tears are falling on his feet. Ihre Tränen fallen auf seine Füße. Then she begins to wipe his feet with her hair. Dann beginnt sie seine Füße mit ihrem Haar zu trocknen. To kiss his feet. Sie beginnt seine Füße zu küssen. And anoint them with perfume. Und sie mit dem Salböl zu salben. Verse 39, the Pharisee gets upset. Vers 39, der Pharisäer ärgert sich. In verse 40, Jesus says this. Vers 40 sagt Jesus folgendes. Simon, I have something to say to you. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. And he replied, say it, teacher. Er aber sagt, Lehrer, sprich. A certain money lender had two debtors, one owed 500 denarii and the other 50. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. When they were unable to repay, he graciously forgave them both. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Which of them therefore will love him more? Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? This is what ministry is all about. Darum geht es beim Dienst. It is my expression of love for the Lord. Mein Ausdruck der Liebe Gott gegenüber. If Jesus was here, wenn Jesus hier wäre, tonight would we wash his feet? Heute Abend würden wir seine Füße waschen? If Jesus was sitting on this platform, wenn Jesus hier auf der Bühne sitzen würde, would any of us come up? Würde einer, jemand von uns kommen and fall at his feet? Und vor seinen Füßen niederfallen? Many of us would say yes. Viele von uns würden sagen ja. Would we serve him? Würden wir ihm dienen? Of course. Natürlich. If Jesus walked in this door tonight with two angels, wenn Jesus heute Abend mit zwei Engeln bei uns bei der Tür hineinkäme, the angels came in and they were brilliant and they were powerful, wenn die Engel hineinkämen und brillant and we und trembled, wären, we thought, oh, and they said, und peace. Sie würden zittern und sie würden sagen, Friede. Peace, brethren. Friede, Brüder. I am Gabriel, this is Michael. Ich bin Gabriel, das ist Michael. Tonight we bring good news. Heute Abend bringen wir gute Your Lord Botschaft. Jesus is about to enter. Der Herr Jesus wird gleich hereinkommen. You may not tell anyone of this appearance. Ihr dürft niemandem erzählen, dass das passiert ist. But welcome the Lord Jesus Christ. Aber lasst uns den Herrn Jesus and Christus willkommen heißen. And he walks in and we're like, wow! Und er kommt rein und wir sagen, wow! Lord! Preist den Herrn. And he's standing there. Und er steht and dort. We're just like, wow! Und wow! Sagt, oh, it's Jesus! Es ist Jesus! Michael, Gabriel! Michael, Gabriel! Wow! Wow! Wow! Wow! We're out of our minds. Wir würden den Verstand verlieren. It's not real. It's, but it's him. Das ist doch nicht wahr. We es ist know er. It. And we know it. Wir wissen's. And there, and then we worship him. Und dann beten wir ihn and an. And he says, "Children, sing to me." Und er sagt, Kinder, singt and mir we was. All turn that way. Und we wir drehen uns you, alle Lord. Zu ihm. Yes, we do. Yes, we do. And we sing. Mich, Herr, ja. We sing all these songs right to the Lord. Und wir singen ihm direkt all diese he Lieder. He comes up. Und er kommt her und segnet uns and says, let's dismiss, let's open the buffet. Und sagt, der Gottesdienst ist geschlossen, das Buffet ist eröffnet. How many of us would come up, Lord, is there something I can do for you? Wie viele von uns würden zu ihm kommen und sagen, Herr, gibt's irgendwas, was ich für dich tun kann? Bowl spaghetti? Brauchst du eine Spaghetti bisschen? Water, anything? Suppe, Wasser, irgendwas? You want to know where the bathroom is, willst du wissen, wo die Toilette ist? Michael? Michael? Do you use the bathroom? Musst du überhaupt auf die Toilette gehen? It's upstairs. Hier ist oben. We would serve. Wir würden dienen. We would fall at his feet. We'd wash his shine his shoes, his sandals. Oh. Wir würden ihm zu Füßen fallen und seine Sandalen polieren. We'd be so blessed. Wir wären so gesegnet. We'd see the nail scars in his hands. Wir würden die Wundmale in seinen Händen we sehen. We would weep. Wir würden weinen. We would say, "Oh Lord." Wir würden sagen, "Oh Herr." Is there something I can do for you? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Matter of fact, there is. Eigentlich ja. Serve my people. Diene meinen Menschen. Wash my feet. Wasche meine Füße. Yes, Lord. Yes. Ja, Herr. No, not these Nein, feet. Nicht diese. Those jene feet. Füße. Wash the feet of my body. Wasch die Füße meines Leibes. Peter, if you love me, feed them. Petrus, wenn du mich liebst, füttere sie. Do you love me, Peter? Liebst du mich, Petrus? You know I love you. Du weißt, dass ich dich lieb. Feed my sheep. Füttere meine Schafe. Peter. Petrus. Ja. Ja. Do you really love me? Liebst du mich wirklich? Ja. Ja. Feed my sheep. Füttere meine Schafe. Peter. Petrus? Ja? Ja? Do you love me? Liebst du mich? Lord, you know all things. You know I love you. Ja, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb. Feed my sheep. Füttere meine Schafe. This is what we do. It's appreciation. Das machen wir. Wertschätzung ist das. This is the core of ministry. Das ist das Herzstück des Dienstes. We do it out of love for Christ. Wir tun das aus Liebe für Christus heraus. And we involve people. Und wir beziehen Menschen mit ein. Now look, we'll just finish this. It says. Schauen wir noch weiter. Vers 44. Turning to the woman, he said to Simon. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon. Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. But sie aber has wet my feet with her tears. Hat meine Füße mit Tränen benetzt. Wiped them with her hair. Und mit ihren Haaren getrocknet. You gave me no kiss. Du hast mir keinen Kuss gegeben. But she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. You did not anoint my head with oil. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. But she anointed my feet with perfume. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. For she loved much. Denn sie hat viel geliebt. But he who is forgiven little loves little. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Do you see what is behind ministry? Seht ihr, was hinter dem Dienst steht? It's appreciation for all Christ has done. Wertschätzung für alles, was Christus getan and hat. And when we walk through the wilderness, und wenn wir durch die Wüste gehen, God does so much for us. Macht Gott so viel für uns. He takes us aside. It's just us and him. Er nimmt uns beiseite. Da ist es dann nur er und ich. Everything becomes very personal. In the crisis. Alles wird in der Krise sehr persönlich. And out of appreciation we begin to minister. Und aus Wertschätzung beginnen wir zu dienen. Now, a couple things about involving people. Ein paar Dinge noch dazu, Menschen mit einzubeziehen. Certain people don't like to involve people in their ministry. Manche Leute mögen es nicht, andere in ihren Dienst mit einzubeziehen. Because it becomes too problematic for them. Weil es für sie zu problematisch wird. Proverbs 4:14. Sprüche 4:14. Where there's cows, wo es Kühe gibt, there's cow poop. Gibt es Kuhfladen. Yeah. And people don't like dung. Menschen mögen Kuhfladen nicht. But I mean, if there's no cow poop, aber wenn es keine Kuhfladen gibt, there's no cheese. Gibt es keinen Käse? There's no milk. Keine Milch. There's no butter. Keine Butter. What else? There's no cottage cheese. Kein Hüttenkäse. There's no yogurt. Kein Joghurt. There's no steak. Kein Steak. Right? Stimmt. You gotta have. You can't have one without the other. Du kannst das eine ohne das andere nicht haben. And we can't have godly productivity in the kingdom. Und wir können nicht göttliche Produktivität im Königreich haben. If we don't have the dung of personality conflict. Wenn wir nicht den Mist von Persönlichkeitskonflikten haben. And trying to get people involved. Wenn wir versuchen, Menschen mit einzubeziehen. What is that smell? Was stinkt da so? Well, that's the new people we got involved in the ministry. Das sind die neuen Leute, die wir in den Dienst mit einbezogen haben. Wow. Is it worth it? Ist es das wert? Yeah, it's worth it. Ja, es ist es wert. Proverbs 4:14. Sprüche 4:14. I mean, you know, where there's oxen, there's dung, you know. Wo es Ochsen gibt, gibt es Dung. So the leaders have to be willing to involve people. Die Leiter müssen bereit sein, Menschen mit einzubeziehen. But the church has to be willing to be involved. Aber die Gemeinde muss willig sein, einbezogen zu werden. And here's the process. Und hier kommt der Prozess. We've talked about it in Discovery. Über den haben wir in der Discovery gesprochen. If you can remember this formula, wenn ihr diese Formel behalten könnt. And I can never remember, but also ich kann sie nie mehr merken. We'll try. Aber wir werden es versuchen. Prayerfully explore possibilities. Erforsche die Möglichkeiten im Gebet. Prayerfully explore. Erforsche im Gebet. Number two. Zweitens. Courageously experiment with opportunities. Probiere bei Gelegenheit mutig aus. Can I just watch the worship team? Kann ich beim Worship Team zuschauen? Vesna did that for 3 years. Vesna hat das 3 Jahre lang gemacht. She just came every worship practice. She sat there and just watched. Sie kam einfach zu jeder Probe und hat zugeschaut. I just want to watch. Ich will nur zuschauen. Prayerfully im Gebet exploring possibilities. Die Möglichkeiten durchzudenken. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? It was about two and a half years later. Zweieinhalb Jahre später ungefähr. There was an opportunity. Gab es die Gelegenheit. We needed another singer. Wir brauchten noch eine Sängerin. She was sitting there. Und sie saß dort. And we said, would you like to try? Wir sagten, willst du es ausprobieren? To sing the alto. Den Alt zu singen. It's not easy, but would you like to try? Ist nicht leicht, aber willst du es probieren? Would you like to courageously experiment with an opportunity? Würdest du gern bei dieser Gelegenheit mutig ausprobieren? And she did. Sie hat's gemacht. And suddenly it was like, wow, you know what? I think we just found a piece of the puzzle. Und plötzlich war es so, ich glaube, wir haben jetzt ein Puzzleteil gefunden. This is very challenging. Das ist sehr herausfordernd. We have to have patience. Wir brauchen Geduld. And not be discouraged here. Und nicht uns entmutigen this zu lassen. Will be the most challenging thing we will face to involve people in the picture. Menschen in das Bild mit einzubeziehen, ist das Herausforderndste, was uns begegnen wird. And not force the wrong piece in the wrong place. Und nicht das falsche Teil an die falsche Stelle hineinzudrücken zu wollen. Now, when you are prayerfully exploring, wenn du im Gebet erforschst, two things. Gibt es zwei Dinge. Ask someone, say, tell me what you're doing. Wenn jemand sagt, frag jemanden, sag mir, was du machst. Are you the head of the book table? Bist du die Leiterin vom Büchertisch? Yeah. Can you tell me how this works? Kannst du mir erzählen, wie das funktioniert? Yeah, we do this, this, this, this, this, this. Ja, wir machen das, folgendes, folgendes und das. Can you show me how this works? Kannst du mir zeigen, wie das funktioniert? Sure. Come tomorrow and just stand next to me. Klar, komm morgen und stell dich neben mich. Just watch. Und schau mir zu. Tell them. Sag's ihnen. Show them. Zeig's ihnen. Now, at this point, in diesem Moment, we have to have freedom. Brauchen, für diesen Moment brauchen wir Freiheit. Don't put cold water over people who are exploring. Sei nicht zu streng mit denen, die erst noch ausprobieren. Don't say, hey, sign right here for 35 years. Sag nicht, hey, unterschreib hier für 35 yeah. Jahre. We're going to make a 35-year contract that you're going to work on the buffet with me. Wir machen einen 35-Jahres Vertrag, dass du mit mir beim Buffet arbeiten wirst. Hi, would you like to cook for the buffet? Hallo, würdest du gern fürs Buffet kochen? Sure. Ja. Yeah, we need someone for the next 40 years. Wir brauchen jemanden für die nächsten 40 okay. Jahre. You'll be cooking every third Sunday for 40 years. Du wirst 40 Jahre lang jeden dritten Sonntag kochen. Just sign right there. Du brauchst nur dazu unterschreiben. That's bondage. Das ist Knechtschaft. Let people explore. Lass die Menschen ausprobieren. Let them take a look. Lass sie sich's anschauen. Tell them what it's about. Sag ihnen, worum es geht. Let demonstrate it to them. Zeig es ihnen. Tell them, show them. Sag's ihnen und zeig's ihnen. Number three. Drittens. If they seem to be interested. Wenn sie interessiert scheinen. Let them help you. Lass zu, dass sie dir helfen. And see if they like it. Und schau, ob es ihnen gefällt. After a while of them helping you. Nachdem sie dir eine Weile geholfen haben. Let them do it and you help them. Lass sie das übernehmen und du hilfst ihnen. And if they do it really well. Und wenn die das ganz gut machen. We just found a piece of the puzzle. Haben wir ein neues Puzzleteil gefunden. And then you watch them. Und dann schaust du ihnen zu. And coach them. Und gib's ihnen Ratschläge. And don't be afraid of giving away what you have. Und hab keine Angst, das weiterzugeben, was du hast. I will give this pulpit away. Ich würde diese Kanzel weitergeben. If God raises someone else up, wenn Gott jemand anderen hat, and the elders come to me, und die Ältesten zu mir kommen, Pastor, I would like to talk to you a little bit. Pastor, können wir mit dir reden? Yeah, this is you know, we just have a little thing we want to talk about. Wir haben eine Kleinigkeit, über das wir reden wollen. You know how you started the church and everything. Weißt du hast ja so die Gemeinde begonnen und so. You know how you've raised up other men to preach. Und du hast ja auch andere Männer trainiert, dass sie predigen können. Well, you know, we kind of have the feel of the church that this other person. Also wir haben so das Gefühl in der Gemeinde, dass diese andere Person really fits the spot better than you. Wirklich besser an diesen Platz passt and als you du. Actually fit that spot better. Und dass eigentlich der andere Ort besser für dich passt. How many people believe? Wie viele von euch glauben? That I would agree dass ich dem zustimmen würde, dass ich aus der Position raustreten würde. Don't raise your hands. Heb die Hände nicht. But I would. Aber ich würde es. I'm telling you, I would. Ich sag's euch, ich würde es. I am not possessing this. Das gehört mir nicht. Because if God raises up someone who can lead better than I am, wenn Gott jemanden hat, der besser ist als ich, that can propel the church better than I can, besser leiten kann als ich und die Gemeinde weiterbringen kann als ich kann, and help you follow the Lord and fulfill this role, und euch helfen kann, dem Herrn zu folgen und diese Rolle ausüben kann, I have succeeded. Dann habe ich Erfolg gehabt. God has something else. Gott hat was anderes. Something higher. Etwas Höheres. Maybe I can write books or something. Vielleicht kann ich Bücher schreiben oder sowas. Maybe, I don't know. Maybe I could upstairs in the workshop. Ich weiß nicht, oder ich könnte unten in der Werkstatt I'll arbeiten. I'll build the chapel downstairs. Ich baue unten die Gemeindehalle. I don't care. I don't possess the position. Es ist mir nicht wichtig. Mir gehört die Position nicht. I have a function. Ich habe eine Funktion. And it's in God's hands. Und das ist, die ist in Gottes Händen. And if we are doing something, und wenn wir etwas tun, the pieces sometimes they move around. Dann verschieben sich die Teile manchmal. They kind of fit. Vielleicht passen sie fast. But then they actually fit better somewhere else. Aber eigentlich passen sie doch besser woanders. Don't worry about that. Mach dir keine Sorgen drüber. Don't feel like, oh, you know, I'm out now. Denk dir nicht, oh, jetzt bin ich draußen. No, Jesus is the one who is putting the puzzle together. Nein, Jesus ist derjenige, der das Puzzle zusammenbaut. Puzzle. How do you say it? Puzzle? Very good. Yeah, puzzle. So, just to close. Zum Abschluss. You know, if someone comes on the worship team, wenn jemand aufs Lobpreisteam kommt, it's to complement. Der soll ergänzen. Not to complicate. Nicht verkomplizieren. To complement. Ergänzen. Our motive is to wash the feet of Jesus. Unser Motiv ist es, die Füße Jesu zu waschen. We are the feet of Jesus. Wir sind die Füße Jesu. The body of Christ. Der Leib Christi. I just want to do something where I can show, I just want to express appreciation to Christ. Ich möchte nur meine Wertschätzung Christus gegenüber Ausdruck verleihen. Can I do something here on the buffet? Kann ich was hier tun beim Buffet? I'm just kind of exploring. Ich probiere jetzt nur aus. I'm not signing any papers. Ich unterschreibe nirgendwo. Tell me what you do. Sag mir nur, was du machst. And show me how it works. Und zeig mir, wie es funktioniert. And maybe I'll try it. Und vielleicht werde ich es mal probieren. But maybe I won't. Aber vielleicht nicht. There's freedom. Es gibt Freiheit. You know, when you put the puzzle, you're just trying all kinds of pieces. Wenn ihr das Puzzle zusammentut, dann versucht ihr die alle möglichen Teile zusammenzutun. The pieces are moving everywhere. Das macht Spaß und die Teile verschieben sich. That's the body of Christ. Das ist der Leib Christi. That's what it's like. So ist das. And it's Jesus who is fitting us together. Und Jesus fügt uns zusammen. We just need patience. Wir brauchen nur Geduld. And faith. Und Glaube. And it'll all work out. Und dann wird alles so kommen, wie es soll. So, Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. For the body of Christ. Für den Leib Christi. And we thank you that we can be here. Wir danken dir, dass wir hier sein können. Lord, we want to be involved. Herr, wir wollen mit einbezogen werden. We were saved to serve. Wir wurden gerettet, um zu dienen. To serve with joy. Um mit Freude zu dienen. And thank you for designing each one of us. Wir danken dir, dass du jeden von uns dir ausgedacht hast. To fit somewhere in the puzzle. Damit er irgendwo im Puzzle hineinpasst. Thank you for the wilderness. Danke für die Wüste. Where we really get to know you personally. Wo wir dich wirklich persönlich kennenlernen. We love you, Lord, tonight. Wir lieben dich heute Abend, Herr. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute unter uns. And you've never received Christ. Sie haben Christus noch nie angenommen. If you died tonight. Wenn Sie heute Abend sterben würden. Where would you go? Wo würden Sie hinkommen? To be with God? Wären Sie bei Gott? Do you know? Wissen Sie es? Jesus died. Jesus ist gestorben. He was buried. Er wurde begraben. He rose from the dead. Und er wurde von den Toten auferweckt. Ascended to his Father in heaven. Ist hinaufgefahren in den Himmel zu seinem Vater. Sits at the right hand of the Father. Er sitzt zur Rechten seines Vaters. He's alive today. Er lebt heute. And he gives us eternal life. Und er gibt uns ewiges Leben. In his name. In seinem Namen. Through his blood. Durch sein Blut. Pray with me. Beten Sie mit mir. Say Jesus. Sagen Sie Jesus. Be my Lord. Sei mein Herr. Be my Savior. Sei mein Retter. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. I want to worship you. Ich möchte dich anbeten. I want to come into your presence. Ich möchte in deine Gegenwart kommen. Through the blood. Durch das Blut. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Thank you. Danke. Maybe there's someone here tonight who's discouraged. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, der entmutigt ist. You can't find your place. Du kannst deinen Platz nicht finden. Father, we pray. Vater, wir beten. We thank you. Wir danken dir. That you are the master puzzle man. Dass du der Meister bist im Puzzle zusammenstellen. And you put us where you want us. Und dass du uns dorthin tust, wo du uns haben möchtest. Lead us and guide us. Führe uns und leite uns. We pray. Das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's stand and worship the Lord together.